Lehren aus der Krise. Die große Weltwirtschaftskrise von 1929 war durch eine Kombination von Vermögenspreisblasen, Kreditexzessen und Überschuldung, als die Blasen platzten, verursacht worden. Sie wurde verschärft und verlängert, weil insbesondere die Geldpolitik falsch regierte. Als Reaktion auf die Krise führte die USA 1933 mit dem Glass-Steagall Act ein Trennbankensystem ein, wodurch das Geschäft mit Einlagen und Krediten von dem Geschäft mit Wertpapieren strikt getrennt wurde. Dieses System hatte in den USA grundsätzlich bis Anfang der 90er Jahre Bestand. Es wurde in den USA in den 90er Jahren allmählich gelockert und schließlich komplett aufgehoben. Wie die Weltfinanzkrise seit 2007 zeigte, war die weitgehende Deregulierung ein Fehler gewesen. Ein Fehler war auch die Annahme, das finanzielle System sei immanent ausreichend stabil. Damit unterschätzte man die Risiken der immer weitergehenden Deregulierung, der wachsenden weltweiten Vernetzung und der immer weiter verfeinerten Finanzmathematik, deren Möglichkeiten durch die EDV ständig wuchsen. Immerhin regierte die weltweite Krisenpolitik seit Herbst 2008 richtig, indem die Geldpolitik sehr expansiv gestaltet wurde, die Banken durch staatliches Kapital rekapitalisiert wurden, die öffentlichen Haushalte auch um den Preis steigender Defizite zur Konjunkturstützung eingesetzt wurden. Gleichwohl sind die Folgen der Krise weder völlig überwunden, noch hat man ihre Lehren schon in jeder Beziehung intellektuell bewältigt. Insbesondere die Erkenntnis, moderne Großbanken und natürlich auch Staatshaushalte könnten too big to fail sein, hinterlässt einen schlechten Nachgeschmack. Am Ende muss das System immer so beschaffen sein, dass Akteure, die falsche Entscheidungen treffen, auch von den Märkten bestraft werden. Die Krise selber, insbesondere aber der Umstand, dass die Kosten der Bankenrettung den Staatshaushalten und damit der Allgemeinheit angelastet wurden, hat das stets lauernde Legitimationsproblem für die kapitalistische Marktwirtschaft wieder einmal zyklisch verstärkt, wie dies immer nach großen Wirtschaftskrisen der Fall ist. Die von den USA ausgehende Occupy-Bewegung ist dafür ein Signal, aber auch die Systemdiskussion, die, ausgelöst durch einen Aufsatz von Frank Schirmacher, seit August 2011 ausgerechnet im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geführt wird. Es wäre allerdings eine falsche Lehre aus der Krise, wenn das Übermaß an Marktvertrauen, das bei ihrer Geburt Pate stand, jetzt durch ein Übermaß an Staatsvertrauen ersetzt würde. Ottmar Issing meint zu Recht, die Feststellung, eine Bank sei von systemischer Relevanz, nimmt den Staat, und das heißt letztlich den Steuerzahler, quasi in Geiselhaft. Damit gerät jedoch das Fundament freier Märkte ins Wanken. Die Marktwirtschaft beruht auf dem Prinzip, dass sich die Akteure im Rahmen gesetzlicher Regelwerke frei entfalten können.